verwandte neigen freien Staat zu bauen. Eine Schar von Dilettanten hatte den gemeinsamen Traum, ohne jede Westverwandte eigenen freien Staat zu bauen. Ignorierte diese Wüste eines Volkes Einheitswehr, da darin der deutschen Distre Großmachträume wiederkehr. Ignorierte diese Wüste eines Volkes Einheitswehr, da darin der deutschen Distre Großmachträume wiederkehr. Setzte tapfer anstattdessen auf der kollektive Kraft, von der Illusion besessen, dass man's auf alleine schafft. Setzte tapfer anstattdessen auf der kollektive Kraft, von der Illusion besessen, dass man's auch alleine schafft. Altfrogs eigene Kombinate an der Börse etabliert, Alu-Chip-Gelenk-Plakate sollten Hightech produzieren. Altfrogs eigene Kombinate an der Börse etabliert, Alu-Chip-Gelenk-Plakate sollten Hightech produzieren. Ganz beseelt von den Visionen stellte man sich dann zur Wahl, doch das Volk vergibt Lektionen, das Ergebnis war zur Qual. Ganz beseelt von den Visionen stellte man sich dann zur Wahl, doch das Volk vergibt Lektionen, das Ergebnis war zur Qual. Niemand wollte den Dilettanten seine Zukunft anvertrauen, nur die schmählich bald erkannt.